Kundgabe 8737. Empfangen am 27.01.1964. Bindung mit Gott. Nöte und Leiden. Und wenn es euch gelingt, euch mir innig zu verbinden in Gedanken, dass ihr mich ersehnet aus liebendem Herzen, dann bin ich euch auch gegenwärtig. Denn die Liebe in euch zieht mich gewaltig an. Und der Liebe versage ich mich niemals. Meine Gegenwart aber sichert euch immer Zufuhr von Kraft, die wohl nur die Seele spürt. Sie aber reifet und stets vollkommener wird, weil ich sie dann auch nicht mehr auslasse. Dann habet ihr euren freien Willen bezeugt, mir wieder anzugehören. Dann habt ihr die Willensprobe bestanden, zwecks derer ihr den Gang als Mensch über die Erde gehet. Wenige Menschen jedoch befassen sich gedanklich mit mir. Und wenn, dann nur zu bestimmten Zeiten. Und es wird dann immer nur eine äußere Form aus einem Vorgang, der tief innerlich sein muss, um einen geistigen Erfolg zu bringen. Wenige Menschen nur gedenken oft des Tages dessen, der ihr Gott und Schöpfer ist und der als Vater von ihnen erkannt und angerufen werden will. Die Welt mit allen ihren Anforderungen lässt den Menschen fast keine Zeit mehr zur inneren Betrachtung. Ihre Gedanken sind ausgefüllt mit irdischen Angelegenheiten und Sorgen. Und geistige Gedanken schalten sie völlig aus, sie als nutzlos und ohne Wert betrachtend, weshalb sie auch niemals etwas spüren können von göttlichem Segen, der auf ihrem täglichen Tun ruht. Nur wenn Sorgen sie bedrücken, kommt in ihnen zuweilen ein Gedanke auf an den einen, der mächtig ist und helfen kann. Und dann ist es schon ein großer Gewinn, wenn sie sich an den einen wenden mit einer stillen Bitte. Denn dann müssen sie die Bindung mit mir herstellen, so wie sie nur ein Gebet im Geist und in der Wahrheit zu mir emporsenden. Sind es aber nur leere Lippengebete, dann erreichen sie nicht mein Ohr. Denn der innige Kontakt fehlt, der ihnen auch die Erfüllung ihrer Bitte sichert. Und dennoch sind Leiden und Nöte die einzigen Mittel, der Menschen Gedanken mir zuzuwenden. Nöte und Leiden können sie zu Stunden innerer Bindung mit mir veranlassen. Und sie werden dann immer einen Vorteil für ihre Seele beziehen, weil keine Bindung ohne Kraftzustrom bleiben wird und der Kraftzustrom sich immer geistig auswirken wird. Selig sind die Menschen zu nennen, die öfters ihre Gedanken zu mir erheben, die nicht erst durch Not und Leid dazu gedrängt zu werden brauchen, sondern deren Liebe sie dazu treibt, sich mir zu verbinden, die den wahren Trost und das wahre Glück im Herzen nur finden, in der engen Bindung mit mir. Selig, die sich von der Welt schon so weit gelöst haben, dass sie Zeit finden für geistige Gedanken, dass sie sich mit mir austauschen, weil es sie drängt, in Kontakt mit mir zu treten. Denn diese ziehe ich selbst auch unaufhörlich, und das Ausreifen ihrer Seelen ist gesichert. Die Trennung zwischen den Wesen und mir, die sie selbst im freien Willen einstens vollzogen, ist nun aufgehoben, durch die freiwillige Bindung mit mir, die jeder innige Gedanke, jedes Gebet und jedes Liebewerk beweiset. Denn nun hat sich das Wesen als Mensch wieder zurückgewandelt in seinen Urzustand, der auch innigste Bindung mit mir bedeutete. Und ich versuche alles, um in den Menschen das Verlangen nach der Bindung mit mir zu erwecken. Ich trete jedem Menschen selbst in den Weg, oder ich erhöre die Notrufe derer, die in Leid geraten, um mich selbst und meine Liebe ihnen zu beweisen. Ich komme selbst mit meiner Liebe einem jeden Menschen entgegen, aber ich kann ihn nicht zwingen, sie anzunehmen. In völlig freiem Willen müssen sie die Rückkehr zu mir vollziehen und in völlig freiem Willen von mir Kraft und Liebe und meine Gegenwart erbitten. Dann aber gehe ich nimmermehr von ihnen. Dann ist ihr Erdengang wahrlich nicht vergeblich. Denn ständig wird ihnen meine Kraft zufließen, dass die Seele auf Erden schon einen Reifegrad erreicht, der ihr ein seliges Leben im geistigen Reich sichert. Und es ist wahrlich leicht, sich die Gewissheit zu verschaffen an ein seliges Los nach dem Tode. Denn die innige Bindung mit mir ist das rechte Verhältnis, das ich von meinem Kind zu mir hergestellt haben will, und ein Vater wird immer sein Kind beglücken wollen. Er wird ihm ständig geben, was ihm mangelt, und also wird er auch der Seele das vermitteln, was sie benötigt zum Ausreifen. Licht und Kraft und Gnade. Nur muss auch der Kontakt hergestellt werden, der ein Überfließen meines Licht- und Gnadenstromes gewährleistet. Dann erreicht der Mensch sicher sein Ziel auf Erden. Er erwirbt sich das ewige Leben in aller Glückseligkeit. Amen.